Es wird viel mit Gold auf der Brust und der Mama und du stellst mir, es war nicht umsonst, mein Ami. Heute Konto und Plus und ich fahr in den glänzenden Wagen wie Franck Ribéry. Der besondere Look, ja, mich jagen die Fans, was ich trage, ist von Givenchy. Doch der Kopf voller Frust, die Zigarre, sie brennt und ich lade die Glock, mein Ami. Besoffen in der Bar, schlag den Spielautomaten kaputt. Book of Rob in dem Bar mit dem Bra, voll auf Sucht. Wenn wir da sind, da fühlt sich der Barmann bedroht. Nase voll Koks, schwarz und der Rot. Kickdown im Aston Martin, Benz Bugatti, fette Party, wow, Hotelempfang. Die Dame heißt Olga, guten Abend, mein Name Travolta. Sag, wer will unsere Namen in den Dreck ziehen, jeder sieht. Es gibt gerade kein brutaleres Tech-Team. Wir laufen auf Flat Screen, fahren auf Jetski. Bestell mir einen Satz, neue Felgen von Getskin. Zersäge das Neumann, entriege die Neuner. Du bist ein Asgard oder ein Läufer. Ich bleibe unfassbar, entfessel ein Monster. Und nur damit es nicht umsonst war. Es wird viel mit Gold auf der Brust und der Mama. Und du stellst mir, es war nicht umsonst, mein Ami. Heute Konto und Plus und ich fahr in den glänzenden Wagen wie Franck Ribéry. Der besondere Look, ja, mich an. Die Fans, was ich trage, ist von Givenchy. Doch der Kopf voller Frust, die Zigarre, sie brennt und ich lade die Glock, mein Ami. Kopf genäht wegen Wodka E. Benz AMG Paket, 10 Tage unterwegs. 50k in der Tüte vom Maihandel. Bitte lieber Gott, fahr mich einfach in die Leitplanke. Goldwaffe, zertrümmer meine Goldplatte. Voll hacke schon bevor ich Erfolg hatte. Kippe in der Hand, immer elegant. Schwicke dieses Land und ficke Donald Trump. Wann werd ich clean, kann ich aufhören zu ziehen. 9mm und ich lad das Magazin. Viel zu viel Wodka, zu viel Teledin. Herzlich willkommen in Berlin. Es wird viel mit Gold auf der Brust und der Mama. Und ich denk mir, es war nicht umsonst, mein Ami. Heute Konto und Plus und ich fahr in den glänzenden Wagen wie Franck Ribéry.